Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich hatte heute schon wirklich einen gefüllten Tag, muss ich sagen. Ich war gleich heute Morgen im Gym, habe Beine trainiert. Dann war ich schon auf Kundentermin, zwei Stück. Dann war ich schon mit den Hunden draußen. Oh, was geht denn hier auf? Weg damit. Da war ich schon mit den Hunden draußen. Dann habe ich hier schon eine Menge gemacht, Korrespondenz. Da war ich nochmal mit den Hunden draußen. Jetzt mache ich das Video und dann mache ich nochmal die Abendrunde mit den Hunden. Also wirklich, wie gesagt, volles Programm heute, den ganzen Tag lang. Ja, ich hoffe, euch geht es allen gut. Thema des heutigen Videos ist, und das finde ich auch hochinteressant, das ist mir mal so aufgefallen und das möchte ich gerne mal mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja ähnliche Beobachtungen gemacht und ich finde das wirklich interessant. Bei Frauen, es gibt Frauen beispielsweise, die könnt ihr nicht fotografieren. Oder beziehungsweise, wenn ihr die fotografiert, dann reagiert sie wie ein Vampir, der das Sonnenlicht sieht. Und zwar so mich nicht fotografieren. Und das kommt daher, und nee, anders. Das machen diese Frauen sogar trotzdem. Also man würde jetzt glauben, sie hat wunderschöne Bilder an der Wand, sie hat wunderschöne Bilder bei Instagram. Und jetzt würde man denken, wenn man das alles so sieht, das sieht so stimmig aus und die ist mit sich eigentlich im Reinen. Wer solche Bilder von sich machen kann, so attraktive Bilder, der ist mit sich im Reinen und der fühlt sich auch in seinem Körper wohl. Und da denkt man jetzt, okay, wenn man diesen Menschen jetzt fotografiert oder wenn man irgendwas fotografiert und er ist zufällig, dieser Mensch mit in, diese Frau ist zufällig mit auf dem Bild, dann würde man denken, okay, die ist mit sich im Reinen, das sollte kein Problem sein. Und genau diese Frau, und das würde man gar nicht glauben, in dem Moment machen die, wollen nicht mit auf das Foto. Und ich habe das jetzt mal hinterfragt, warum das so ist. Das hat folgenden Hintergrund. Sie ist mit sich absolut nicht im Reinen. Sie ist auch von sich absolut nicht überzeugt. Sie zweifelt an sich selbst. Und sie kann es auch nicht ertragen, wenn sie die Kontrolle an dem Foto nicht hat. Das heißt, bis das mal dazu kommt, also wie gesagt, ich kenne Mädchen, die haben 7000 Abonnenten bei Instagram oder Follower oder wie auch immer das heißt, Abonnenten glaube ich. Ich kenne eine, die hat 16.000, ich kenne sogar eine, die hat 70.000 Abonnenten. Und wenn die so ein Bild im Bikini, wie sie sich dann da vernünftig hinstellt, im perfekten Licht, in der perfekten Stellung und so weiter, diese Bilder, ich glaube, die braucht, weiß ich nicht, die muss bestimmt 200, 300 Bilder machen, bis sie ein Bild hat, wo sie, das sie freigibt, das sie dann auch noch nachbearbeitet, wo sie sagen kann, dieses Bild kann jetzt genommen werden für ihren Account. Das hat aber nichts mehr mit ihr selber zu tun. Also sie hat verschiedene Apps, damit kann sie die Taille schmaler machen, die Beine länger, kürzer, die Dicke der Oberschenkel kann sie variieren, sie kann die Gesichtszüge ändern, die Hautfarbe ändern und so weiter. Und nur wenn sie diese Kontrolle über die Bilder übernimmt, dann kann sie die freigeben und der Öffentlichkeit zeigen. Wenn sie einfach irgendwo sitzt und ihr holt die Kamera raus und wollt die fotografieren, würde man denken, das ist kein Problem für sie, sie ist selbstbewusst genug, aber ist sie absolut nicht. Da reagieren die, ich kenne viele Frauen, die machen, oh nee, ich wollen nicht auf dieses Bild, weil sie diese Kontrolle nicht haben. Und wenn ich denen das Bild danach schicke und so, guck sie doch an, das musst du sofort löschen. Also sie möchte auch nicht, dass es solche Bilder von ihr gibt. Und da habe ich gemerkt, inzwischen, das ist für mich also wirklich ein wunderbarer Test geworden, um zu merken, ob eine Frau mit sich im Reinen ist. Das heißt, ich habe das ja, wie gesagt, ich habe überall Frauen in meinem Umfeld, die sitzen dann auch mal neben meinen Hunden und so weiter. Und das habe ich durch Zufall auch so festgestellt, wenn ich dann einfach meinen Hund fotografieren möchte und diese Frau sitzt dann neben dem Hund und ich fotografiere den Hund und sie ist dann logischerweise mit auf dem Bild, dann drehen sie sich weg und wollen auf gar keinen Fall mit auf dieses Bild. Und das bedeutet, sie ist mit sich absolut nicht im Reinen. Und das überträgt sich auch, und das habe ich auch im Leben schon festgestellt, vielleicht habt ihr ähnliche Beobachtungen gemacht, das überträgt sich auch auf den Vollkontaktbereich im Schlafzimmer beispielsweise. Also ich hatte schon Frauen, die sind jung gewesen, die waren mit sich und ihrem Körper also wirklich absolut zufrieden und absolut im Reinen. Mit denen war ich im Urlaub, die konnte man fotografieren in allen Lebenslagen, sie war völlig entspannt, hatte immer ein Lächeln und brauchte auch keine Kontrolle über die Bilder. Und dementsprechend entspannt ist sie natürlich auch im Vollkontaktbereich und kann das wirklich genießen. Ganz anders diese Frau, die ihr nicht so fotografieren könnt und die dann wie der besagte Vampir im Sonnenlicht reagiert. Diese Art von Frau ist gehemmt. Die ist mit ihrem Körper nicht im Reinen, mit sich selbst nicht im Reinen. Und diese Art von Frau gilt es wirklich tunlichst zu vermeiden, kann ich euch raten. Die ist wirklich, die läuft immer, die ist ungenießbar, weil die sich selber nicht wohlfühlt. Und jemand, der sich selber nicht wohlfühlt, den will man auch für diesen Vollkontaktbereich nicht haben. Aber für mich ist halt dieses Fotomachen, ist für mich der ultimative Test geworden, ob eine Frau für sich mit sich im Reinen ist oder nicht. Probiert das einfach mal aus und dann werdet ihr merken, wie die jeweilige Frau darauf reagiert. Weil ich habe halt festgestellt, das hat auch was mit dieser Zufriedenheit der Frau zu tun. Diese Frauen sind ja nie mit sich zufrieden und auch nie mit ihrem Umfeld zufrieden. Es ist ja immer dieses Prinzip, wenn ich das und das habe, dann wird endlich das. Aber das kommt dann nicht. Dann kommt das Nächste, wenn ich endlich das und das erreicht habe oder wenn wir endlich dieses Haus haben oder wenn wir endlich das haben oder wenn endlich die Baustelle vorbei ist, dann. Das ist das, was die Frauen uns erzählen aus ihrer permanenten Unzufriedenheit heraus, um uns quasi dahin zu manipulieren, irgendwas für sie zu tun. Und diese Unzufriedenheit, die sie permanent im Außen hat, die hat sie auch im Inneren. Und sie ist permanent unzufrieden mit der Größe ihrer Oberweite, mit der Größe ihrer Waden, mit ihren Oberschenkeln. Entweder sind die zu dick oder zu dünn oder mit ihren Ohren, mit ihren Augenbrauen. Also sie ist permanent unzufrieden. Und das kriegt man natürlich so schwer raus, man kriegt es schon raus. Aber am leichtesten bekommt man es raus, wenn man die Kamera rausholt und einfach ein Foto von ihr macht. Und ich habe das ja oft, diese Situation, dass ich irgendwas fotografiere und die sind dann mit drauf. Oder auch wenn ich mal beispielsweise ein Video mache, das hatte ich auch schon oft mit Frauen, wo ich dann einfach kurz meine Story, dass ich mir denke, okay, ich mache dieses Video jetzt gerade draußen zum Beispiel und dann bin ich mit jemandem unterwegs, konnte ich das Video nicht machen. Also ich habe beispielsweise eine Freundin, mit der gehe ich gerne mal, also eine Bekannte, mit der gehe ich gerne mal mit den Hunden gemeinsam. Und da habe ich auch das Handy rausgeholt und wollte einfach ein Video machen und wollte für euch das, was ich gerade im Kopf hatte. Also ich hatte wirklich ein tolles Thema und das wollte ich wirklich in dem Moment zum Besten geben, während wir gemeinsam mit den Hunden gegangen sind, damit ich es nicht vergesse. Und sie war kurz auf der Kamera mit drauf und sie hat mir danach das Video nicht freigegeben. Also sie hat gesagt, da bin ich zu sehen, ich will da nicht mit drauf, man soll mich nicht sehen, ich war nicht richtig geschminkt, ich war nicht richtig fertig gemacht. So wie sie in der Realität ist, möchte sie nicht gesehen werden. Das ist schon verrückt. Also ich bin so, wie ich bin. Ich kann so aus dem Gym kommen. Ich habe meinen Bart, ich habe mir meine Haare gemacht. So sehe ich aus. So, ich brauche mich nicht verstellen. Ich brauche keinen Filter. Ich brauche gar nichts. Jeder kann mich jederzeit fotografieren. Ich kann mich vor so eine Kamera setzen und ein Video für inzwischen ja 1000 Leute machen, die dieses Video innerhalb von 24 Stunden gucken. Danke dafür, für diese Resonanz nur mal kurz an dieser Stelle. Weil ich halt zu dem stehe, was ich bin und weil ich auch zu dem stehe, was ich sage. So, diese Frauen können das aber nicht. Wenn die in dem Moment, wo sie vor die Augen eines fremden Mannes treten, müssen sie die totale Kontrolle übernehmen über das Fake-up, über das, was sie anziehen, über ihre Haltung, über die Kleidung, über wie ist dieses alles zurechtgerückt, wie ist es unterstützt, wie ist das Gesicht gespachtelt, wie ist das betont und das nicht betont und das kaschiert, wie sind die Haare gemacht. Also die können niemals real sein. Das können die einfach nicht. Und das bekommt man besonders raus bei den Frauen, habe ich halt festgestellt. Also es gibt Frauen, die sind realer als andere und da ist halt der Test, Kamera raus, Foto machen. Und wenn sie ganz entspannt darauf reagiert, merkt man schon, okay, die ist mit sich ein bisschen mehr im Reinen. Und wenn die so reagiert, so wie so ein Vampir, der sich vor dem Sonnenlicht schützen will, dann kann ich euch wirklich aus meiner Erfahrung sagen, die ist mit sich absolut überhaupt nicht im Reinen und die will man nicht mal mehr für Vollkontakt haben. Weil die kann, wie gesagt, die kann sich dabei nicht entspannen, die kann den Mann nicht vernünftig pleasen, weil die permanent in ihrem Kopf gefangen ist. Wie findet er dies? Und die ist so völlig unsicher. Und wie findet er meine Oberweite? Wie findet er meine Taille? Wie findet er mein Gesicht? Und während die so in ihrem Kopf gefangen ist mit diesen ganzen Selbstzweifeln, kann die mich natürlich oder auch jeden anderen Mann natürlich nicht vernünftig pleasen, weil die lauter Minderwertigkeitskomplexe hat. Und das findet man halt raus, wenn man die Kamera rausholt und will sie fotografieren oder will einfach mal, ja, wollen wir mal kurz ein Video machen zusammen? Einfach nur so mit dem Ding, mit dem Video. Und da merkt man sofort, die will da nicht mit drauf. Und wenn die da nicht mit drauf will, dann will man die nicht mal für Vollkontakt haben. Weil, wie gesagt, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Und deswegen durfte ich auch das Video, was ich da gemacht habe, ich hatte wirklich ein Thema, das wollte ich, und ich durfte das nicht verwenden. Also ich habe da, das hat 15 Minuten habe ich dieses Video gemacht. Das hat gut 15 Minuten gedauert. Sie wäre ein paar Mal drauf gesehen, also man hätte sie ein paar Mal drauf sehen können. Und sie hat es mir nicht freigegeben. Ich habe es ihr gezeigt, ich musste es löschen, weil sie, gut, dann mache ich das auch. Also ich mache ja nichts gegen den Willen von irgendwem. Wenn irgendwer da nicht mit, das sind ja seine persönliche oder ihre Persönlichkeitsrechte, wenn sie da nicht mit drauf will. Und dann muss ich das am Ende des Tages respektieren und dann veröffentliche ich sie logischerweise auch nicht. Aber da merkt man ganz klar, wo ihre Grenzen in ihrem Wohlbefinden sind. Also sie hatte kein Make-up drauf, sie hat die Haare nicht gemacht, sie war nicht ihrer Meinung nach nicht vernünftig gekleidet. Also sie kann einfach nicht so, wie sie ist, real, ungefaked, also ohne dass sie ohne ihre manipulative Fassade aufgelegt hat, kann sie nicht in die Öffentlichkeit gehen. So. Das ist also wirklich hochinteressant. Und ich kann jederzeit in die Öffentlichkeit gehen, auch ohne, ich habe gar keine manipulative Fassade. Das spielt auch gar keine Rolle für mich. Ich mache die Haare einmal zurück, damit sie mir nicht im Gesicht hängen, weil ich sie mir gerade ein bisschen länger wachsen lasse. Das war's. So, dann muss ich mir einmal schön eincremen, einmal Zähne putzen und dann kann das losgehen. Fertig, aus. Dann kann mich jeder fotografieren, so sehe ich dann halt aus. Da brauche ich mich auch nicht für schämen. Bei den Frauen ist es aber hochinteressant. Müsst ihr mal darauf achten. Und wenn sie so in sich quasi gefangen ist, in ihrem Kopf drin steckt und immer mit diesem Minderwertigkeitsgefühl und mit diesen Selbstzweifeln, die ist permanent unzufrieden und überträgt das auf alles um sie rum. Und wie gesagt, Video machen oder ein Foto machen ist der ultimative Test. Da merkt man sofort, wenn die so, will auf gar keinen Fall und drehen sich immer weg und so weiter. Kennt da mit Sicherheit jeder von euch irgendwelche Frauen dieser Art. So kann man es am leichtesten feststellen. Und ich finde das ganz interessant. Also wie gesagt, ich habe ja schon mit vielen Frauen, auch mit jungen Frauen. Junge Frauen, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn die Frauen ein bisschen jünger sind, also so jung, 18, 19, 20, dann sind die mit sich noch voll im Reinen, also die fühlen sich wohl, ist überhaupt kein Problem, die können jederzeit in die Kamera gucken. In dem Moment, wo die älter werden, 28, 29, 30, 35, dann werden die kauzig. Also dann können die nicht mehr ohne diese manipulative Fassade. Bei den jungen Mädchen geht das noch, deswegen mag ich auch junge Mädchen so gerne. Ja, Männer, ich dachte, das ist ganz interessant und wollte es einfach mal mit euch teilen. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wie gesagt, wieder auf eure Kommentare, auf eure Daumen hoch und auf eure Abos. Teilt es gerne mit euren Freunden und Männer, wir sehen uns morgen. Schönen Samstag. Tschüss.